biechten taten viele leisend hörte. Kurden biesen freisis viele Fronge, durch den biesen schiedel heifend kreit. Heiden Frudel, Heifen Frudel, Hei. Aber Strudel, Freude, Ziedel, Hei. Bis den Boden, Giedel, Häufens träumen. Guten Freisumme, bin ich Schleinge. Guten Freisumme, bin ich Schleinge. Heiden Frühlingsgärme.